Die Lage ist ernst. Sie ist hart. Unsere Kinder sterben ohne Gebet. Unsere Jugend stirbt ohne Gebet. Mein Bruder, meine Schwester. Verrichtet das Gebet, bevor man es hinter euch verrichtet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la Hörst du? Allah ruft dich. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Hörst du? Allah ruft dich zum Gebet. Hayya 'alan falah. Hayya 'alan Beeil dich. Allah subhanahu wa ta'ala ruft dich zum Erfolg. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Beeil dich. Beeil dich, steh auf und komm zum Gebet. Bevor es zu spät ist. As-Salah. Deine Rettung. Dein Licht, Yawm al-Qiyam. Dein Argument vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das Gebet ist der Fluss, in dem du dich fünfmal am Tag reinigst. Meine Geschwister, betet. Oder wollt ihr zu jenen gehören, über die Allah subhanahu wa ta'ala sagt: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten und den Begierden folgten. So werden sie Verirrung vorfinden. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, rief, als er am Sterben lag, zu seiner Umma: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. Das Gebet, das Gebet. Mein Bruder, meine Schwester, hörst du nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala über dem Gläubigen sagt? Das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. Warum? Weil sie ihre Gebete einhalten. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Die ihre Gebete einhalten, das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. Ya Achi, wa Ya Ukhti, Betet. Betet, bevor es zu spät ist. Betet und werft euch nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Betet und ergebt euch Allah subhanahu wa ta'ala. Und ergebt euch nicht dieser Dunya. Und ergebt euch nicht eurem Nafs oder euren Begierden. Meine Geschwister im Islam, betet, bevor hinter euch gebetet wird. فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. إلهي لا تعذبني فإني الذي قد كان مني. فما لي حيلة إلا رجائي وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أنامي وقرعت سني. إلهي أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني. ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني. ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني.